Franziskus! Ist dir was passiert? Was ist denn? Zeig doch mal her. Hast du dir wehgetan? Er hat geantwortet. Er hat zu mir gesprochen. Gott hat zu mir gesprochen. Deus mihi dixit. Deus mihi dixit. Er hat mit mir gesprochen.